Kundgabe 4509. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.12.1948. Ermahnung für Arbeiter im Weinberg des Herrn. Euch wird ein großes Arbeitsfeld zugewiesen, so ihr die Tätigkeit für mich und mein Reich beginnen sollet. Und ihr brauchet nicht zu fürchten, dass ihr sie nicht bewältigen könnet. Denn je nach eurer Fähigkeit werdet ihr dorthin gestellt, wo ihr erfolgreich wirken könnet. Mein Ruf an euch ergeht in deutlichster Weise, so dass ihr nicht mehr zögern werdet und freudig mir dienet. Auf dass ihr aber fähig seid für eure Arbeit, müsstet ihr stets die Kraft von mir in Anspruch nehmen. Es darf für euch keine Trennung mehr geben zwischen euch und mir. Das innige Verhältnis eines Kindes zum Vater muss hergestellt sein, auf dass ihr nicht mehr die Welt fürchtet, sondern stets in mir einen liebevollen Beschützer wisset, der euch allem Ungemach der Welt gegenüber schützet, der euch treu zur Seite steht und euch ständig mit Rat und Tat unterstützt. Erst wenn ihr dieses Verhältnis hergestellt habt, seid ihr tauglich für den Dienst, den ihr mir leisten sollet. Offen und furchtlos vor der Welt mich zu bekennen und euren Mitmenschen meine Liebelehre zu predigen, ihnen den Leerlauf ihres Lebens vorzuhalten und mein Wort zu verkünden. Ihr selbst müsstet so vollauf überzeugt sein von dem, was ihr zu den Mitmenschen redet, dass eure Worte zünden in den Herzen der anderen, dass sie also Leben gewinnen und nicht ohne Eindruck bleiben bei den Mitmenschen. Es sind unzählige Seelen in Not und warten auf Hilfe. Und es sind dies die Menschen, die sich noch nicht völlig meinem Gegner ergeben haben und doch auch nicht lebendig glauben können an einen Gott der Liebe, Allmacht und Weisheit. Diesen sollt ihr durch lebendige Sprache, durch Darbieten meines Wortes aus der Höhe, den lebendigen Glauben an mich wiedergeben. Ihr sollt ihnen Kenntnis geben von meinem offensichtlichen Wirken an euch und von eurer Mission, die sich auf die Mitmenschen erstreckt, auf dass auch sie sich betreut fühlen und sich willig mir als ihrem Schöpfer und Vater von Ewigkeit hingeben, auf dass sie das gleiche Verhältnis zu mir herstellen, das eines Kindes zum Vater. Dann sind sie gewonnen für mein Reich, sie sind gewonnen für die Ewigkeit. Und viele werdet ihr antreffen auf dem Wege, den ich euch führe. Viele sind in geistiger Not und doch noch zu retten, so ihnen die Wahrheit vermittelt wird, so sie durch euch Worte der Liebe von mir hören, denen sie sich nicht verschließen können und wollen. Es ist ein großer Acker, den ihr urbar machen sollet, den ihr reinigen sollet von Unkraut und mit gutem Samen besäen sollet, auf dass ich eine reiche Ernte erziele. Diese Arbeit ist euer Dienst für mich, zu dem ich euch bald rufen werde und euch nur immer ermahne, eifrig zu sein in eurer geistigen Tätigkeit und jede Stunde zu nützen, auf dass ihr selbst ausreifet und eure Mission ausführen könnet zu eurem und eurer Mitmenschen Segen. Denn die Zeit eilet und das Ende ist nahe. Amen.